Ich bin droh deutsche Rapper und Volksfans am KDW mit Kampf und der Fari trägt ne Magnum bei der AfD-Versammlung. 1Live-Fans nicht in unseren Zuhörerkreisen, denn wir sind die meistgefragtesten nach der Google-Suchleiste. Jetzt bist du Hurensohn leise, ich fahr nach Bissingen, biete kein, bring richtige Schießer rein, als wenn ich im Michigan Dealer sei. Rinderrouladen, ist das Hellan oder nicht? Ich steh nur auf deutsche Küche, wenn ich Ferris Mutter fake. Baller mir Jackie Cola, Bitch, auf dem Motorrad mit Flinte. Jeder Rapper hofft, dass ich nie mehr ein Solo-Album bringe. Promostanz und kille diese Newcomer plagen, denn diese Hurensöhne reimen nur noch auf Fußballernamen. Deutsche Kennex biten zu viel 187 Sound. Retalk, mein Wagen teurer als sein Einfamilienhaus. Und die Bitch, die heute in meinem Cabrio blot, hat südländischen Touch wie die Nafris vom Dom. Yeah, es ist wieder Zeit, dass es ausartet, Bruder. Bomben auf die Rap-Szene, grausames Blueball. Hebt die Faust, Halleluja, jetzt ist Ausnahmezustand. Was? Ausnahmezustand. Was? Ausnahmezustand. Boss und Wenger schrecken aller Saunabesucher. Für uns heißt es nach eurer Aussage U-Haft auf dem V-Mann Bazooka. Was? Ausnahmezustand. Was? Ausnahmezustand. Jetzt ist Ausnahmezustand. Ey, der Boss ist back. Jetzt hoffen Deutschland fällt ihr raus, dass ich ihn in den Ring ansteck wie bei feuerreifen Shows. Läuft grad bei mir, Bro. Ich fahr in Benz durch die Stadtmitte, wo ich enthusiastische Fan-Groupies Platz ficke. Gib TV-Interviews. Im Background Frauen, die rufen. Ich liebe dich, Kölner. Wer hat euch erlaubt, mich zu duzen? Sie wollen sich hochziehen, haben sich an mir festgehangen. So langsam wird mein fetter Rapper-Schwanz zur Kletterwand. Ich kill sie alle per Mac-Tag. Denn ich bin keiner von denen, die nicht handeln und sich nur auf Palaver beschränken. Auf Palaver beschränken, wie deine Mama beim Gangbang. Wo sie rumliegt und den Mund kriegt wie eine Zahnarztpatientin. Wenn sie täglich 1000 Schwänze in den Rotlichtstraßen bläst, bekommt sie vom Boss als Belohnung eine Ode Mapigé. Nicht aus Kollegialität, sondern fürs Zeitmanagement. Denn ich glaub, dass da durchaus noch was bei der Blowjob-Rate geht. Ja, es ist wieder Zeit, dass es ausartet, Bruder. Bomben auf die Raps.